Es ist soweit. Kapitel 9 der erotischen Kurzgeschichten des Winkelmonsters. Und wir können mittlerweile alle erleichtert aufatmen. Mehr als die Hälfte der Schundsammlung ist geschafft. Wobei ich die vage Vorahnung habe, dass der Winkler in nicht allzu ferner Zukunft mit dem zweiten Band ins Haus steht. Was heißt Vorahnung? Ich habe sogar Angst davor. Ihr wisst gar nicht, wie das ist, jeden Morgen in der Gummizelle aufzuwachen, sich in der Zwangsjacke kaum bewegen zu können und verfolgt zu werden. Verfolgt von Rainer, Luise, Karl, Sophie, Caroline, Carsten, Johanna und Gott weiß von wem sonst noch alles. Es ist fürchterlich. Im heutigen Kapital bewegen wir uns, dem Titel nach zu urteilen, ins Nightlife. Genauer in Club und Bar. Wer denkt, dass es dann um diepe Kneipengespräche oder so geht, wandelt vermutlich auf dem Holzweg. Denn auch hier werden wir nicht um Winkler-typische Aktivitäten herumkommen. Aber genug der Worte. Ich hoffe, ihr habt einen Eimer bereitgestellt oder euch direkt neben dem Klo positioniert, sodass ihr in das Klo kotzen könnt und euer Körper auch. Ich wünsche viel Spaß mit. Kapital 9 in Club und Bar. Samstagabend war wieder mal einer dieser Abende, an denen ich mit einem besten Freund ausgegangen war. Karl war seit mehr als 10 Jahren mein bester Freund. Wir sind seit 2 Sätzen in der Geschichte und ich habe schon Fragen. Wie viele beste Freunde kann der Protagonist haben, wenn er an dem Abend, von dem er erzählt, mit einem davon draußen war? Und die fast wichtigere Frage ist, ob der Karl dieser Geschichte der nackte Karl der letzten Geschichte ist. Wenn die Antwort ja ist, habe ich Angst. Ich zweifle das aber mal an und sage, dass Rainer einfach wieder viel zu unkreativ war, sich mehr als gefühlt 3 Namen für 15 verschiedene Kurzgeschichten auszudenken. Ihn hatte meine Offenbarung vor etwa 6 Jahren kalt gelassen. Herr Hitler hat auch das Leid anderer Menschen kalt gelassen, wa? Ihn hatte meine Offenbarung vor etwa 6 Jahren kalt gelassen, als ich mich als bisexuell geoutet hatte. Allerdings, was für ihn die Sache wohl weit weniger überraschend als für mich, immerhin hatte er sich bereits vor 9 Jahren als schwul geoutet. Okay, Träume zerplatzen hier. Es ist nicht der nackte Karl. Es geht hier um einen homosexuellen Karl. Ich bin mal gespannt, was der Autor der LGBTQIA+-Community in dieser Geschichte wieder antut. Meine Erfahrungen mit Männern gehen noch weit darüber hinaus, was ich mit Frauen hatte. Karl wiederum ist von einer Beziehung und einem Abenteuer zum nächsten gewandert. Wir hatten allerdings nie etwas miteinander, noch kamen wir uns in die Quere. Zum einen waren wir beide nicht der Typ des jeweiligen, zum anderen standen wir eben auch gerade deshalb vielleicht auf unterschiedliche Kerle. Wenn der eine nicht des jeweils anderen Typ ist und sie deshalb immer unterschiedliche Liebschaften hatten, zeugt das dann davon, dass der Autor ziemlich selbstverliebt ist? Ich muss ja im 9. Kapital nicht mehr sonderlich stark hervorheben, dass Rainer Winkler sich meistens selbst mit seinen Protagonisten darstellt und ziemlich selbstverliebt ist. Aber hat er das hier zum Ausdruck gebracht? Zumindest ganz dezent. Denkt mal drüber nach. Außerdem war unsere Freundschaft immer wichtiger gewesen als Sex. Als er mal einen Freund hatte, der mich nicht mochte, hatte er diesen vor die Wahl gestellt. Entweder er würde mit mir klarkommen oder er würde gehen können. Danach war Karl Single, versicherte mir aber, dass es nicht schlimm sei, der Typ habe ihn eh nur genervt und wäre es nicht so gekommen, hätte er es wohl eh bald beendet. Wenn er das beendet hat, dann ist der Gedankensprung, warum Karl den Typen dann vor die Wahl stellen musste, irgendwie wieder stark Winkler-esk. Allerdings waren wir schon öfter miteinander aus und haben entweder beide nach einem netten Typ geschaut oder aber ich nach einer Frau und er nach einem Kerl. Ich selbst bin beispielsweise auch gar nicht an einer romantischen Beziehung mit einem Mann interessiert. Einmal durchatmen. Es hat 8 Geschichten gebraucht, bis Rainer auspackt, dass er, beziehungsweise hier sein alter Ego-Charakter, zwar bisexuell ist, sich mit Männern aber nichts Romantisches vorstellen kann. Zu Rainers erzählter Bisexualität habe ich einmal eine VOT gemacht, die ist aber leider nicht mehr verfügbar, weil YouTube denkt, dass dieses VOT-Dings starkes Mobbing fördert. Es gab sogar mal einen Reupload, aber auch der wurde nach kurzer Zeit gesperrt. Ich bin zwar bisexuell, aber für mich ist das nur auf den sexuellen Aspekt mit einem Mann bezogen. Karl wiederum sucht immer weiter mal etwas Langfristigeres. Allerdings ist das dann meistens doch nach wenigen Wochen oder Monaten wieder rum. Er hatte bislang nur eine längere Beziehung geführt und die hielt ein halbes Jahr. Also auch nichts, was man als wirklich lang bezeichnen würde. Vor etwa 2 Wochen waren wir beide mal wieder in einer Erotiksauna, in der nur Männer zugelassen sind. Ich war an dem Tag von der Arbeit etwas erledigt, also bin ich nach 2, 3 aufregenden Abenteuern gegangen. Karl blieb noch etwas länger und kam dann später in unsere 2 Mann, die WG. Die ganze Woche schwärmte er von dem Abenteuer, das er hatte, und freute sich auf den heutigen Abend, den er wollte sich mit dem Mann wieder treffen. Ich fand das immer süß, wen er so war. Es war fast, als wäre er ein kleines Schulmädchen, das von ihrem ersten Freund erzählte. Bei dem kleinen Schulmädchen geht dem Wingel bestimmt einer flitzen. Ich kann mir übrigens immer noch nichts Erotisches an einer Sauna vorstellen. Wenn ich dann noch 200 Kilo Übergewicht hätte, wäre das noch schwieriger. Mit der Menge an Fett an meinem Körper würde ich mich ohnehin wie eine menschliche Sauna fühlen. Ich glaube, Rainer war noch nie in einer Sauna. Hat nur ein paar Pornos aus der Sauna geguckt. Bei dem Gedanken musste ich immer wieder lachen. Sie wollte sich in einem Café nahe unserer Wohnung treffen. Kaffee ist hier übrigens wie das deutsche Kaffee geschrieben. Sie treffen sich also nicht in einem Café, sondern in einem Kaffee. Zum Schwimmen oder so. Muss allerdings eine ziemlich große Kaffeetasse sein, wenn sich 2 erwachsene Männer darin treffen. Nach etwa 1 Stunde kamen sie in die Wohnung und meinten, sie wollten noch einen bekannten Club um die Ecke, in dem wir öfter mal waren. Wobei öfter wohl schon untertrieben ist. Es war unser Stammclub. Wir sind hier so oft, dass wir das gesamte Personal schon mit Namen kennen. Was ich immer wieder gerne nutze, wenn eine nette Frau an der Bar saß und ich laut den Namen des jeweiligen hinter der Bar sagte, so dass sie mich sah. Das hatte mir schon die eine oder andere Verabredung eingebracht. Lag aber vielleicht auch daran, dass mich der Barmann oder Barfrau unterstützte. Wobei ich zugeben musste, dass es mit Barfrauen besser klappte. Es gab eine besonders scharfe, die mich immer absichtlich und auffällig antatschte, wenn sie meinen Drink brachte. Etwas, das sie absichtlich machte, um eventuelle Frauen in der Nähe eifersüchtig zu machen, die mich dann meist von alleine ansprachen. Sie tat dann so, als sei sie eifersüchtig, wenn sich einer zu mir setzte und ich sie nur wenig beachtete. Natürlich war das eine abgekaterte Sache und wenn ich beim Gehen noch etwas mehr Trinkgeld gab, hatte sowohl sie als auch ich was von dem Abend. Sie hatte ihr Trinkgeld und ich meistens geilen Sex. Denn was meine Begleitung nicht wusste, war, dass es die Frau des Chefs vom Club war. Vielleicht war das gemeint, und es klappte auch längst nicht immer, aber es waren gute Erfolgschancen. Jesus Christus, an alle Mullen hier. Stellt euch mal vor, ihr säßet an einer Bar. Und auch an dieser Bar sitzt so ein reiner Kalmund-Verschnitt mit braunem Afro und miesem Unterbiss. Plötzlich fällt euch auf, dass die Barkeeperin den dicken Gast tätschelt. Werdet ihr eifersüchtig? Wohl kaum. Ihr werdet doch viel eher drauf und dran, in der nächsten Klapse anzurufen, damit diese Barkeeperin endlich eine Behandlung erfährt. Das würde ja von verdammt krassen geistigen Problemen zeugen bei der Clubmitarbeiterin. Wir saßen an unserem üblichen Tisch nahe der Tanzfläche und ich beobachtete die beiden beim Tanzen. Ich musterte Leon etwas genauer. Er war gut gebaut, hatte kurze, schwarze Haare und schien an sich schon mehr Erfahrung zu haben. Geoutet war er laut eigener Aussage, seit er 16 war. Was aber schon eine Weile zurücklag. Inzwischen war er 28. Er sah aber weniger danach aus. Hätte ich es nicht gewusst, hätte ich ihn wohl auf 18, vielleicht 19 geschätzt. Nach etwa 2 Stunden fing ich an, mich etwas zu langweilen. Ich kam gerade an den Tisch zurück von der Tanzfläche. Der DJ kannte mich und grinste mir zu. Das letzte Lied hatte er extra für mich gespielt, ihm war klar, dass ich bei dem Song nicht sitzen bleiben würde. Als ich zum Platz kam, saßen Karl und Leon knutschend da, die Hände bereits unanständig auf die Beine des anderen gelegt. Ich lächelte. Morgen würden wir wohl zu dritt frühstücken. Als ich am Tisch war, nahm ich meine Jacke vom Stuhl und überlegte, ob ich sie kurz stören sollte. Leon öffnete während des Küssens kurz ein Auge und bemerkte mich. Er löste sich von Karl und beide sahen mich fragend an. Ich beugte mich dicht zu ihnen und meinte, »Ich gehe noch in die Bar gegenüber. Ich werde wohl mindestens noch 1, 2 Stunden da sein.« Dabei lächelte ich Karl an, der zurückgrinste. Ich wollte gehen, da meinte Karl was, was ich nicht verstand. Ich drehte mich nochmal um und sah ihn was zu Leon sagen, der daraufhin nickte. Beide standen ebenfalls auf und wir gingen gemeinsam hinaus. Kurz noch von DJ und der Bedienung verabschiedet, standen wir schnell vor der Tür. Heinz von der Security gab mir noch eine Faust-auf-Faust-Verabschiedung. Dann gingen wir. Die Faust-auf-Faust-Verabschiedung. Äußerst gut in einer Erotikgeschichte von Faust-auf-Faust-Verabschiedung zu sprechen. Es gibt Begrifflichkeiten für diese Art Verabschiedung, die man einsetzen könnte, bei denen der Leser nicht stolpern würde. Heinz von der Security ist übrigens von den Hells Angels und hat gedroht, ein paar Prospects zu Rainer zu schicken, wenn er ihn nicht in einer seiner Geschichten erwähnt. Die Strafe wäre dann gewesen, dass sie ein Chapter in Emskirchen aufmachen, und zwar in der Schanze, und Rainer im rosa Tütü die Putzfrau und den Butler für die Rocker spielen muss. Hätte ihn aber wahrscheinlich auch irgendwie sexuell angetürnt. Und viele Leser auch eher als die Faust-auf-Faust-Verabschiedung. Auf dem Weg zur Straße meinte Leon, wo die Bar sei, zu der ich wollte. Ich deutete auf eine helle Reklametafel etwa 5 Häuser weiter. Unsere Wohnung war etwa die gleiche Entfernung in die andere Richtung. Ich wollte mich verabschieden, aber sie meinten dann, dass sie noch mitkommen wollen. Überrascht, weil ich eigentlich ihnen etwas Zeit für sich geben wollte, nickte ich und zu dritt gingen wir auf die Bar zu. Die beiden grinsten einander und mich an. Ich hatte das Gefühl, ich hatte einen Witz verpasst. Vor der Bar blieben sie kurz stehen und schauten auf das Schild. Ich hatte mir die Mühe nie gemacht, es war ein guter Laden und mich kümmerte eigentlich nicht, wie er hieß. Als ich merkte, dass ich die Tür umsonst aufhielt, drehte ich mich um. Als Karl mich zu ihnen winkte, ließ ich ärgerlich die Tür los und schaute auf das Schild, das sie anschauten, und begriff erst nicht, was sie von mir wollten. Als ich das Schild las, das in leuchtend bunten Ledern da stand, begriff ich, warum sie lachten. Auf dem Schild stand Leons Lounge. Ich musste grinsen und sah die beiden an, die lachten. Als ich meinte, cooler Zufall, sahen sich die beiden erst kurz an und brachen dann in Gelächter aus, das ich für etwas übertrieben hielt. Als ich die Stirn runzelte und sie sich beruhigt hatten, ging dieses Mal Leon voraus. Er hielt uns die Tür auf, beugte sich und sagte scherzhaft, »Willkommen, die werten Herren, in meiner Lounge.« Ich sah Karl an, der nur lächelte und irgendwie schon wieder loslachen wollte, wie er aussah. Das Schild stand also in bunten Ledern da. Vielleicht stand auf dem Schild auch Leons Lounge in bunten Lettern geschrieben. Wer weiß das schon. Aber mal im Ernst, für welche Klientel muss die Bar sein, deren Name Leons Lounge ist? Der Besitzer nimmt doch weniger Geld ein, als die Hells Angels an Schutzgeld fordern, allein wegen des Namens. Als ich ihm voran in die Bar ging, fiel mir sofort auf, dass es hier anders aussah. Die Barhocker hatten eine andere Farbe, die Sitzplätze waren anders angeordnet und den Mann hinter der Bar kannte ich nicht. Der Laden war alles in allem recht leer, wenn man bedachte, dass es Samstagabend war. Der Mann hinter der Bar sah mich seltsam feindselig an. Als Karl hinter mir reinkam, sah er ihn wohlwollender an, was mich überraschte. Als ich Karl anschaute, zuckte er mit den Schultern. Ihm war also auch neu, dass es hier nun anders aussah. Als Leon hinter Karl eintrat, sah der Barmann ihn verwundert an. Die Verwunderung übertrug sich auf mich, als Leon ohne innezuhalten hinter die Bar ging und uns 3 Bier zapfte. Der Barmann machte keinerlei Anstalten, ihn aufzuhalten, und mir wurde was klar. Der Name der Bar, das Gelächter der beiden und jetzt das. Karl, der Mistkerl, wusste es natürlich schon. Als ich ihn anschaute, grinste er mich nur frech an. Leon nahm ein Tablett und stellte die Bier darauf. Dann gingen wir nach hinten in eine der dunkleren Ecken. Der Barmann blieb so verwundert zurück, wie ich mich fühlte. Als wir uns gesetzt hatten, meinte ich, »Leon, ist das dein Laden?« Wieder sahen die beiden sich an und fingen an zu lachen. Er nickte aber und meinte, »Ha, ja, das ist meiner. Ich habe ihn vor etwa einem Monat von meinem Onkel übernommen.« Ich war erstaunt, aber ich lächelte. »Und ihr beide habt euch also gedacht, ich veräpple mich etwas, wie?« Mich wundert es ein wenig, dass der Protagonist so verwundert, ob der Verwandlung des Ladens ist. Schließlich wohnt er nach Adam Riese und dem Gebrabbel von vorhin nur 10 Häuser weiter entfernt. Eigentlich hätte ihm ja auffallen müssen, dass dort irgendwelche Umbauarbeiten im Gange waren. Beide lachten erneut, in das ich dieses Mal einstimmte. Die Überraschung ist euch gelungen. Nach einer Weile, in der wir unser Bier tranken, meinte Leon, Sag mal, Karl meint, der Susa ist bisexuell. Ich zögerte mit einem Blick auf Karl, dann nickte ich. Ja, das stimmt, warum? Karl wusste, dass ich keinen Dreier mit ihm haben würde, also würde wohl kein solches Angebot kommen. Leon lächelte. Ich zeig euch beiden dann mal was schön Geiles. Ich sah ihn an und dann Karl, der genauso ratlos aussah wie ich. Ich meinte, ich bin bisexuell, aber Karl und ich sind Freunde und wir werden nichts Sexuelles machen. Das sieht er genauso wie ich. Leon sah Karl an und dann wieder mich. Ich weiß, das hat er mir schon gesagt. Leon klang belustigt. Ich war erleichtert, also würde ich das zu keinem Problem führen. Als wir ausgetrunken hatten, stand Leon auf und meinte, wir sollen ihm folgen. Die Gläser ließen wir stehen. Ich glaube, so langsam kommen wir dem typischen Inhalt der Winkler-Geschichten näher. Leon ging an den Gästen, die inzwischen mehr waren, vorbei auf die Bar zu. Dort wandte er sich nach rechts, ging durch eine Tür, auf der privat stand. Ich zögerte, als Karl hineinging. Dann dachte ich, was soll's, und folgte ihnen. Wieder fiel mir der Barmann auf, der mich böse anfunkelte. Es ging eine Treppe nach oben, die in einen Gang nach links endete. Da war eine Tür, hinter der Stimmen zu hören waren. Als Leon davor stehen blieb, sahen wir ihn beide ratlos an. Er öffnete sie wortlos und bat uns hinein. Der Raum war größer als erwartet, und darin waren mehrere Betten links und rechts an den Wänden, in der Mitte eine weitere Bar mit einem Barmann, der nichts außer einem Lendenschurz trug und das Treiben um sich herum lächelnd betrachtete. Oh Gott, Jesus Christus, heiliger Vater im Himmel, Bismillah, was ist das? Warum? Kann der Barmann nicht etwas anderes tragen als einen Lendenschurz? Er kann auch nackt sein, aber warum muss Rainer irgendwelche Porno-Klischees bedienen? Das ist doch krank! Die Stimmen, die ich zuvor gehört habe, waren Stöhnen und Gespräche von einigen Männern, die hier ihrem sexuellen Lüsten freien Lauf ließen. Als Leon uns anschaute, spürte ich, wie sich auf meinem und, wie ich wusste, auch auf Karls Gesicht ein breites Grinsen ausbreitete. Es gab so eine Bar vor einigen Jahren schon mal, die allerdings zugemacht hatte, weil sie leider zu schlecht besucht war. Es war eine, in der Karl und ich uns kennenlernten und Freunde wurden. Ich sah Karl an, der mich angrinste und meinte, »Was wie damals, was?« Ich nickte. Leon sah begeistert aus, dass wir so grinsten. Er zeigte uns einen Raum direkt neben der Tür, da konnte man sich ausziehen, hatte einen Spind für die Klamotten und Wertsachen. Dieser Ort war etwas Ähnliches wie ein Swingerclub, allerdings war er nur für Männer und anders als es in einem Swingerclub üblich war, war man hier ausnahmslos nackt. Warum hat der Barkeeper dann einen verfickten Lendenschurz an, wenn man hier ausnahmslos nackt war? Warum ist er nicht auch nackt? Das hätte mein Kopfkino um einiges geringer gehalten. Wir suchten uns alle drei einen Spind aus, entkleideten uns und sahen einander an. Karl war für mich ja nichts Neues, wenn er nackt war, immerhin gingen wir zusammen in Saunas und lebten zusammen. Aber Leon hatte ich noch nicht nackt gesehen. Er hatte einen leichten Bauch, war an sich gut gebaut, hatte einen dichten Brustpelz und war auch nicht gerade klein. Einen Brustpelz? Einen verfickten Brustpelz? Das Wort ist nicht erotisch. Brustpelz klingt plötzlich, als wäre der Leon-Typ ein scheiß Yeti oder Bigfoot. Aber das ist ja schon der Autor. Rainer, du hättest schreiben können, dass der Typ Brustbehaarung hat oder so. Von mir aus auch starke Brustbehaarung. Aber das Wort Brustpelz ist absolut fehl am Platz in einer verfickten Erotikgeschichte. Karl war wie üblich rasiert. Er mochte es nicht anders an sich. Umso seltsamer, dass ihm seine Partner nicht haarig genug sein konnten. Ich selbst hatte Behaarung, allerdings nicht so stark wie Leon. Mein Schwanz hatte ich zuvor rasiert. Ich wusste zwar nie, ob ich alleine nach Hause kam oder in Begleitung, aber ich fand es so besser. Im Gegensatz zu den beiden war ich nicht gerade groß, was meinen Schwanz anging. Allerdings tuschte das meistens, wenn ich erst hart war, schwoll er auf die dreifache Größe an. Etwas, was immer wieder für einen WoW-Effekt sorgte. Besonders Frauen waren davon immer wieder überrascht. Darauf haben wir natürlich alle gewartet. Der obligatorische Schwanztalk, diesmal sogar mit dem Wow-Effekt. Immer wieder erfrischend zu lesen, was der Autor sich einredet, um sich das komplex behaftete Denken an sein Glied schön zu denken. Als wir einander genug angeschaut hatten, alle drei grinsend, gingen wir zur Bar. Der Mann hinter der Theke sah uns alle drei begeistert an. Seine Augen schienen etwas länger auf mir als auf den anderen zu ruhen. Er grinste mich breit an und mir war klar, hätte er nicht hinter der Bar stehen müssen, hätte er mich nur zu gerne mal angefasst. Ich grinste zurück. Er war genau der Mann, auf den ich stand. Leider konnte man nicht sehen, was man hätte sehen wollen. Wobei ich zugeben muss, dass sein Lendenschurz irgendwie erotisch war. Der Lendenschurz ist null erotisch, einfach nur verfickt klischeehaft. Ich habe übrigens jedes Mal, wenn Rainer von dem Barkeeper spricht, ein Bild von Mr. Slave mit Lendenschurz im Kopf. Und ich muss lachen und weinen gleichzeitig. Leon merkte, wie wir uns anschauten und meinte, »Lukas, was hältst du davon, wenn du Rainer mal den hinteren Raum zeigst?« Der Barmann sah überrascht aus. »Schon gut, ich mache hier kurz weiter.« Leon sah auf die Uhr an der Wand. »Deine Ablösung müsste eh bald kommen.« Lukas sah mich lüstern an und ich grinste breit. Seine Stimme war erstaunlich weich für einen Mann und mir wurde klar, ich hatte es mit einer besonderen Art von Mann zu tun. Karl grinste mich an, als Lukas um die Bar herum kam, mich an der Hand nahm und mit mir an die Tür, die gegenüber vom Eingang lag, zurückging. Wir gingen hindurch und hatten einen weiten Gang. Hier stand links und rechts einige Männer, entweder alleine oder wichsten sich einen bei dem Anblick derer, die sich bereits zu zweit oder mehr amüsierten. Stell dir mal vor, du gehst in so eine Gay-Bar, um endlich zum Schuss zu kommen und endest wichsend in irgendeinem Gang. Jeder normale Mensch würde sich doch einfach verpissen und zu Hause wichsen, wenn er schon muss. Aber nicht in dem Gang einer Gay-Bar, nur weil er da keinen abkriegt. Gut, ich bin noch nie in einem solchen Etablissement gewesen und werde vermutlich nie eins betreten. Ich bezweifle aber trotzdem, dass es so, wie Rainer es schildert, in ähnlichen Läden zu Gange geht. Rainer ist nämlich höchstwahrscheinlich auch noch nie in ähnlicher Umgebung gewesen. Lukas sah mich an, lächelte, als er merkte, dass mich der Anblick geil machte und ging mit mir bis ans Ende des Ganges. Dort blieb er vor der Tür geradeaus stehen, sah mich an und meinte, »Sicher, dass du da mit mir rein willst?« Ich sah ihn lächelnd an. »Nun, ich weiß ja nicht, was drin ist, aber ich finde, mit dir könnte ich das durchaus wagen.« Er sah erleichtert aus. Er nahm einen Schlüssel, den er offenbar an seiner Seite hängen hatte, schloss die Tür auf und ging hinein. Darin war es dunkel, er schaltete das Licht ein, schloss nach mir die Tür und drehte sich zu mir um. Die Tür war von innen verschlossen, aber er hatte die Schlüssel stecken lassen. Ich hätte also jederzeit rausgekonnt. Es diente wohl nur dazu, dass uns niemand störte. Lukas sah mich erneut von oben bis unten an. Ich sah, wie sein Lendenschurz zuckte und ahnte, was darunter vor sich ging. Er kam auf mich zu, wollte seinen Lendenschurz öffnen, aber ich meinte... »Warte, lass ihn erstmals an.« Er sah mich erstaunt an. Als ich auf ihn zukam, wusste er aber, dass ich ihn damit nicht zurückweisen wollte. Er grinste. Er deutete auf ein Sofa, das in der Ecke stand, und meinte, »Setz dich doch bitte dahin, ja?« Ich sah ihn an, und er lächelte nur. Also setzte ich mich auf das rote Ledersofa. Ich sah mir den Raum noch kurz genauer an. Außer diesem Sofa und einem Bett war er leer. Was genau in diesem Zimmer so besonders sein sollte, wusste ich nicht. Plötzlich war es dunkel und ich konnte nicht das Geringste sehen. Da wusste ich, welcher Raum das sie war. Es musste wohl der allseits beliebte Darkroom sein. Okay, auch da bin ich selbst unerfahren und werde niemals erfahren sein, aber nach allem, was ich mir zusammenreimen kann, kann es sein, dass Rainer null Plan hat, welchen Sinn ein Darkroom in solchen Etablissements erfüllt? Und kann es sein, dass das hier keinen Sinn macht, was Rainer als Darkroom bezeichnet? Wenn man die Person, mit der man dort rummacht, bereits gesehen hat, im Licht, ist es doch relativ absurd, da noch von Darkroom zu sprechen, oder? Normalerweise fordere ich dazu erst am Ende des Videos auf, aber wenn irgendwer Erfahrung mit sowas hat, soll er doch bitte seine Gedanken zu Rainers Darkroom-Kram hier unter das Video packen. Danke. Ich hörte, wie Lukas näher kam. Dann spürte ich seine Hände auf meinen Beinen. Genauso blind wie ich tastete er meinen Körper ab, bis er meinen halbsteifen Schwanz fand. Den nahm er nun in die Hand, fing an, ihn zu blasen und ich stöhnte. Es hätte nicht deutlicher sein können, dass er Erfahrung hatte. Er fing an mir zu saugen, und während ich stöhnte, spürte ich seine Hinder über meinen Schwanz, meine Eier, meine Beine und meine Arsch wanderten. Lukas war, wen man in einer solchen Situation zwei Männer als männlichen und weiblichen Part sehen wollte, der weibliche, während ich ganz klar der männliche hatte sein sollen. Das liest sich gerade wie eines dieser uncoolen Dinge, die ich am Anfang bezogen auf die Gay-Community meinte. Rainer redet hier von männlichen und weiblichen Part. Da wär das? Bislang hatte ich nur einen, mit dem ich solchen Sex hatte, und mir war aus dieser Erfahrung klar, dass sich mein Partner eine harte Hand wünschte. Das war bei Lukas auch nicht anders. Ich ließ ihm erstmals den Spaß, mich geil zu blasen. Als ich aber spürte, dass ich wohl bald kommen würde, sagte ich, »Warte!« Er hörte nicht auf mich und legte sich nur umso mehr ins Zeug, was mich stöhnen ließ. Mir war klar, dass er mich herausfordern wollte. Als ich ihn erneut aufforderte und er nicht auf mich hörte, packte ich seinen Kopf, woraufhin ich hörte und spürte, wie mein Schwanz aus seinem Mund glitt. Ich stöhnte, als er seine Zunge weiter versuchte, meinen Schwanz zu lecken. »Genug, habe ich gesagt. Oder soll ich dich bestrafen?« Er stöhnte erregt und mir wurde klar, dass ich genau das sagte, was er hören wollte. Ich lag mit meiner Mr. Slave-Vorstellung eben gar nicht so falsch. Und wenn ich mir den Protagonisten, der ja Rainers Ich widerspiegelt, so anschaue, denke ich an Mr. Garrison. Das heißt, wir können uns auf eine Trans-Staffel freuen. Ich gewiefter Verschwörungstheoretiker, Alter. Er griff mit der Hand nach meinem Schwanz und wichste mich weiter. Nun stand ich auf. Er ließ mich los und ich warf ihn aufs Sofa, so dass er nun da saß. Er versuchte aufzustehen und sich zu wehren, doch wie mir klar wurde, würde das gleich aufhören, sobald ich ihm den Lendenschurz anheben würde. Da ich immer noch nichts sehen konnte, tastete ich über seine Beine, was ihn sich augenblicklich weniger wehrte. Ich wusste, wenn ich seinen Schwanz in der Hand haben würde, würde er es sich nur zu gerne gefallen lassen. Ich fühlte da raue Leder und ließ meine Hand über seine Haut nach oben wandern. Er war glatt und weich wie eine Frau, nur dass er keine war. Als ich unter dem Leder war, spürte ich seinen harten Schwanz, umfasste ihn und er stöhnte willig und gierig auf. Ich grinste und fing an, ihn zu wichsen, während er geil vor sich hin stöhnte. Als ich ihn kurz losließ, packte er seine Oberschenkel fest und zog ihn mit aller Macht zu mir, so dass er über das Leder rutschte. Ich hob seinen Lendenschurz an, packte seinen Schwanz und fing an, ihm einen zu blasen. Dabei wichste ich ihn hart und schnell, er sollte bestraft werden und ich würde ihn schnell und heftig kommen lassen. Danach würde ich mir seinen geilen Arsch vornehmen. Okay, jetzt driften wir in typisch reiner Gedöns ab. Was soll man dazu sagen? Wortwahl bleibt unerotisch und, ach, weiter im Text. Während er stöhnte und ich spürte, wie seine Beine an meinen Schultern verkrampfte, spürte ich, wie er in meinem abspritzte. Ich schluckte alles, was ihm wohl gefiel, den er stöhnte, als er spürte, dass ich gierig an ihm saugte. Als er seine Ladung verspritzt hatte und schwer atmend stöhnte, sagte ich, »So, du spritzt, geile Schwanz. Du wolltest mich vorhin gegen meinen Willen kommen lassen, was?« Er ließ ein geiles Wimmern hören. »Ich hör dich nicht.« Seine Stimme zitterte vor Erregung. »Ja, ich wollte dich kommen lassen.« Ich grinste und meinte, »Gut, dann wird mir dein geiler Arsch nun als Fickloch dienen.« Was ist daran geil, wenn irgendwer von Fickloch spricht? Ich würde in brutalstes Gelächter ausbrechen, wenn ich mit einer Frau zugange bin und sie von ihrem Fickloch spricht. Jesus Christus, das ist die Verrohung der Sprache, vor der uns so viele PCs warnen. Er stöhnte bei den Worten und ich spürte, wie er sich mir entgegenstreckte. Mein Schwanz immer noch hart gierte nach ihm. Ich stand auf, drehte ihn um, so dass sein Arsch nach oben zeigte und hob das graue Leder seines Lendenschurzes an. Ich ließ meinen harten Schwanz absichtlich mit seinem inzwischen nur noch halbsteifen zusammenstoßen, während ich ihn über seine Eier bewegte. Er stöhnte und ich wusste, es gefiel ihm. Als ich seinen Arsch erreichte, zog ich seine Arschbacken auseinander, er fühlte mit der Hand, wo sein Loch war und setzte meinen Schwanz mit zurückgezogener Vorhaut direkt daran. Sie war so nass, dass Gleitgel unnötig sein würde. Er stöhnte, wollte sich gegen meinen Schwanz drücken, um mich in sich zu spüren, doch das war zu leicht. »Halt still, oder du wirst es bereuen!« Wie Rainers alter Ego auch immer so eine dominante Rolle einnehmen muss. Das müssen die Nachwirkungen der brutalen Unterdrückung durch Rudi W. sein, der schon in Stalingrad gelernt hat, seine Untertanen mit harter Hand zu führen und im Notfall zu bestrafen. Er bewegte sich wieder, wollte sich gegen meinen Schwanz drücken, um mich so dazu zu bringen, ihm mal einen reinzuschieben. Als ich ihn erneut warnte, sagte ich dazu, »Wenn du das jetzt nochmal machst, fick ich dich so hart, dass du 2 Tage nicht sitzen kannst.« Rainer packte echt das Maximum der Erotik in dieser Geschichte aus. Er stöhnte, hielt dieses Mal aber still. Ich ließ mir Zeit, wollte wissen, ob er es drauf ankommen ließ. Als ich mich etwas gegen ihn drückte, fing er wieder an zu zappeln. »Gut, das reicht. sagte ich zu ihm, und er stöhnte so laut, dass ich sicher war, die Leute vor dem Raum würden uns hören, als ich ihn stieß. Er war verdammt eng, aber ich bewegte mich schnell, tief und hart. Warum müssen eigentlich alle Löcher immer eng sein? Wenn ich eine solche Geschichte nutzen würde, um mich selbst zu befriedigen, also tatsächlich zu dem Zweck, zu dem Rainer sie verfasst hat, inwiefern würde ich die Situation brauchen, dass irgendein Loch eng ist? Wie viel näher an den Höhepunkt würde mich eine solche Info bringen? Er stöhnte bei jedem Stoß, schrie fast, als er meine Macht in sich spürte. Er war einer von denen, der es liebte, wenn ihn ein anderer Mann dominierte. Schön, dass du das erwähnst. Hätte ich bei den ganzen Schilderungen vorher gar nicht gedacht. Das war so wenig ersichtlich, dass ich dir jetzt echt dankbar bin, dass du das nochmal erwähnst. Das konnte ich mir vorher echt nicht zusammenreimen. Dieser schnelle und harte Sex hatte nur einen Nachteil. Ich würde das nicht lange durchhalten. Es dauerte kaum 10 Minuten und ich spürte, wie ich gleich abspritzen würde. Ja. 10 Minuten. Wer es glaubt, wird von Franziskus höchstpersönlich selig gesprochen. Mach dich bereit, du kleine geile Sau. Ich werde dich gleich vollpumpen. Er stöhnte lauter und dann mit einem weiteren tiefen Stoß spritzte ich in ihm ab. Ich stieß wieder fest zu und er schrie dieses Mal wirklich. Einen weiteren Stoß und er schrie wieder. Als ich das letzte Mal abspritzte, zog ich mich aus ihm zurück, schlug ihm mit der Handfläche hart auf den Arsch. Ich legte die Hand an meinen Schwanz, spürte eine letzte Spermaladung und spritzte sie von hinten über die Eiere und Schwanz, was ihn aufstöhnen ließ, als er es spürte. Ich meinte noch zu ihm, »Hättest du etwas mehr Geduld gehabt, wäre es länger gegangen«, fügte aber noch hinzu, »allerdings ist dein Arsch echt geil, genauso wie dein Schwanz. Lass mich dich nochmal ficken.« Er atmete schwer und meinte, »Gerne, so geil hat mich noch keiner gefickt.« Ich grinste in die Dunkelheit. Ich saß neben ihm auf dem Sofa und er fing schon wieder an mir rumzuwichsen. Ich denke, ich würde dem Kleinen wohl heute noch öfter ordentlich durchficken. Das war's mit der Geschichte. Ich halte zusammenfassend fest, ich glaube, Rainer hat null Plan, was wie in der Gay-Community so abgeht, und bisexuell ist er auch nicht. Aber alles bla bla bla, das ich nicht nochmal erzählen muss. Wer zu der kleinen internationalen wurzellosen Clique gehört, die meine WoT zu Rainers Sexualität gesehen hat, weiß Bescheid. Kommen wir zu den verfickten Steckbriefen, deren Sinn ich immer noch suche. 9, in Club und Bar. Name Rainer, Alter 30, Geschlecht männlich, Größe 1,90 Meter, Haare braun, in Klammern Iro. Sexuelle Neigungen, bisexuell, Zusatz, steht auf Frauen und Männer. Name Karl, Alter 30, Geschlecht männlich, Größe 1,75 Meter, Haare blond, halblang, Klammer zu. Sexuelle Neigungen, schwul, Zusatz, in Beziehung mit Leon. Name Leon, Alter 28, Geschlecht männlich, Größe 1,76 Meter, Haare schwarz, in Klammern kurz. Sexuelle Neigungen schwul, Zusatz in Beziehung mit Karl. Klassiker, dass der Protagonist Rainer heißt. War ja gar nicht auszudenken. Und schön auch, dass der Autor hier erklärt, dass bisexuelle Menschen auf Männer und Frauen stehen. Auch das hätte ich nie erwartet. Eine Frage habe ich aber. Der Original-Inhalt, den Rainer in seinen Geschichten pflegt, also der Akt, wurde nur mit einer Person durchgezogen in dieser Geschichte. Lukas. Und diese Person erhält keinen Steckbrief? Das finde ich sehr rattig von dir, Rainer. Abschlusswort. Mit 27 habe ich mal spaßeshalber geschaut, ob es sowas wie eine Sexsauna gibt. Da ich ja bisexuell bin, hatte ich mich nicht gestört, wenn es nur für Männer wäre. Tatsächlich habe ich eine gefunden. Der erste Ausflug dahin war echt geil und ich habe im Lauf der vergangenen Jahre einige coole Menschen kennengelernt. Fühlt euch gegrüßt, falls ihr dazugehört. Im Abschlusswort wieder das typische Lü-Lü-Lü. Was soll man dazu noch sagen? Wie auch immer. Schreibt mir eure Meinung über Kapital 9 gerne in die Kommentare. Ich bin froh, dass wir über die Hälfte dieser Geschichten geschafft haben. Ein paar wenige Folgen noch. Egal. Ich danke euch fürs Zuschauen, den Leuten auf Spotify und den anderen Streaming-Plattformen danke ich fürs Zuhören und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Salamat und Sayonara Matane.